Jüngst gab es ein Treffen der Delegationen und Vertreter der Parteien verschiedener Länder und der Mitglieder der Führung der KP Portugals mit der Delegation der Funktionäre der Partei der Arbeit Koreas. Dies erfolgte im Namen des 40. Festivals Abante, Ohren der KP Portugals. Verabschiedet wurde auf der Veranstaltung die Resolution zur Unterstützung des Kampfes der Partei der Arbeit Koreas und des koreanischen Volkes für den Aufbau des starken sozialistischen Staates und die Wiedervereinigung des Vaterlandes. In der Resolution wurde hervorgehoben, Genosse Kim Jong-un sei auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas zum Vorsitzenden der Partei gewählt worden. Er habe einen Plan für den erfolgreichen Aufbau des starken sozialistischen Staates unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus entwickelt und die programmatischen Aufgaben bei der selbstständigen Wiedervereinigung Koreas und bei der Verwirklichung der Souveränität der Welt gestellt. In der Resolution erwies man der Partei der Arbeit Koreas und dem koreanischen Volk im heroischen Kampf für den Aufbau des starken sozialistischen Staates und die Wiedervereinigung des Vaterlandes volle Unterstützung und Solidarität.